ein deutsches Märchen. Es war einmal, vor langer Zeit, am Fuße des Berges Forever Rest ein Dorf namens Makuna, wo ein Zwergenvolk lebte. Und ganz oben auf dem Berg lebte ein fröhlicher alter Zwerg namens Harris, der einen Biobauernhof hatte. Er arbeitete sehr fleißig. Das ist nicht Harris. Ich sagte, er war fleißig und nicht faul. Da, das ist Harris. Ein fröhlicher Zwerg, der seinen Hof liebte. Die Höfe von Makuna produzierten frische, saftige Früchte und Gemüse für das ganze Dorf. Sein Obst und Gemüse war immer frisch. Und Harris verkaufte es den Dorfzwergen stets zu einem sehr guten Preis. Dieses Gemüse ist so frisch. In seinem Obst und Gemüse steckt Zauber. Ja, und er ist außerdem sehr nett. Er zieht niemanden übers Ohr, um Gewinn zu machen, wie sein Nachbar Jonas, dessen Gemüse dreimal so teuer ist. Ach ja, Jonas hatte ich ganz vergessen. Umso mehr Harris gut war, umso mehr war Jonas das Gegenteil. Er war ein geiziger und gieriger Mensch. Jonas war damals der einzige Biobauer im Dorf von Makuna und er nutzte das voll und ganz aus. Die Dorfzwerge hatten keine Wahl, bis Harris kam. Doch dann kaufte keiner mehr bei Jonas und alle gingen zu Harris. Wie viel kosten diese Äpfel? 2 Äpfel für 4 Silbergroschen. Im Ernst? Komm, Rico, wir gehen zu Harris. Seine Früchte sind besser. Wenn das so weitergeht, muss ich mir wohl bald einen neuen Beruf suchen. Ich frage mich, wie Harris Obst und Gemüse immer so schön frisch ist und so schnell wächst. Oh, Bruder Jonas, keiner kauft mehr bei dir ein. Alles gammelt langsam vor sich hin. Spende doch einer armen Seele wie mir etwas. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Tschuh, geh weg. Ich verschenke doch nichts. Im Unterschied zu Jonas schenkte Harris den Armen, die an seiner Hütte vorbeikamen, immer ein bisschen was von seiner guten Ernte. Hier, Ronny, nimm ruhig noch ein bisschen mehr Gemüse für deine Familie mit. Wenn du mehr brauchst, kannst du gerne jederzeit wiederkommen. Du bist wirklich ein Engel auf Erden. Gott segne dich. Doch die Dorfbewohner kannten das Geheimnis der guten Qualität seiner Ware nicht. Und zwar waren es die 3 Helfer, Tom, Brock und Suk. Der Tau des Berges und ihr spezieller Dünger waren der Grund für die Frische und den Geschmack. Aber auch noch etwas anderes. Sie tanzten und sangen im Mondschein, damit die Setzlinge gut und schnell heranwuchsen. Der alte Harris hat nen Hof, jai, jai, jo. Wir singen und tanzen und alles wächst, jai, jai, jo. Eines Tages bekam Harris die wunderbare Nachricht, dass seine verheiratete Tochter, die weit weg lebte, ein kleines Mädchen zur Welt brachte. Überglücklich darüber, Großvater zu sein, entschied Harris sich, seine Tochter zu besuchen. Er bat alle darum, sich um seinen Hof zu kümmern und sich Gemüse und Obst zu nehmen, wenn sie es brauchten. Liebe Grüße an deine Tochter! Während die Dorfbewohner sich von Harris verabschiedeten, stand Jonas unter ihnen und überlegte, wie er seinen Hof zerstören könnte. Jetzt, wo er weg ist, kann ich endlich die Gelegenheit nutzen, um seinen Bauernhof zu zerstören. Die Dorfbewohner haben keine andere Wahl, als bei mir zu kaufen. Ich muss mir nur noch ganz genau überlegen, wie ich es mache. Die Dorfbewohner aßen frisches Obst und Gemüse von Harris Hof und wurden niemals krank. Alle waren glücklich, mit Ausnahme von Jonas. Ja, die Leute Leute kaufen immer noch nicht bei mir, obwohl dieses Obst von Harris Hof ist. Ich muss heute Nacht noch etwas tun. Jonas bat eine Wahrsagerin um Hilfe. Hallo, Jonas. Du suchst die Antwort auf deine tiefste Sorge. Ja, ich will den Hof meines Nachbarn zerstören. Er ist viel zu beliebt. Du musst die einzige andere Person finden, dessen Geschäft sein Hof betroffen hat. Wer ist das? Bitte sag es mir. Sein Name ist Dr. Stranger. Dr. Even Stranger. Er hat die perfekten Kräuter, die du für dein Vorhaben brauchen wirst. Und damit wird es bald Früchte und Gemüse für dich regnen. Oh, danke schön. Jonas machte sich also mit seinem bösen Plan auf den Weg zum Doktor. Hey, wie geht's, Doktor? Ich glaub's ja fast selber nicht. Endlich mal wieder ein Patient. Sag mir, Jonas, welches Leiden führt dich zu mir? Ich bin hier wegen was Besonderem. Und das wäre ein Weg, der uns beiden mehr Kunden bringt. Ah, und woran hast du gedacht? Wir nehmen ein paar von deinen magischen Kräutern und heute Nacht, wenn seine kleinen Helfer schlafen gehen, streuen wir sie über alle Felder von Harris und zerstören seine Ernte. In derselben Nacht, als alle friedlich schliefen, machte Jonas sich auf zu Harris Hof, um die magischen Kräuter über die Felder zu streuen. Jetzt haben die Dorfbewohner keine andere Wahl, als bei mir einzukaufen. Am nächsten Morgen, als die Dorfbewohner auf die Felder kamen, um sich Gemüse und Obst zu holen, fanden sie nur trockenes Land vor. Was ist hier nur passiert? Die Felder wurden zerstört. Was machen wir jetzt? Wie ernähren wir unsere Familien? Sie hatten keine andere Wahl, als bei Jonas einzukaufen. Und zwar für den dreifachen Preis als bei Harris. Als Harris von seiner Reise zurückkam, brach es ihm fast das Herz, totes Land anstelle seiner grünen Biofelder vorzufinden. Und wir haben jeden Tag gedüngt. Wir haben regelmäßig gegossen. Und wir sangen auch Lieder. Und nichts hat geholfen. Was können wir tun? Keine Sorge, ich habe da was. Ich habe magischen Dünger vom Hof meiner Tochter dabei. Man sagt, er belebt eingegangenes Gemüse und ebenso verdoppelt er den Wuchs. Perfekt. Und so verteilten Tom, Brock und Zug den speziellen Dünger auf dem Feld und begossen es. Gut, das sollte ausreichen. Gerade als sie fertig gegossen hatten, fing die Erde an fürchterlich zu beben von dem Zusammentreffen der magischen Kräuter und dem magischen Dünger. Oh nein, ein Erdbeben, renn um dein Leben. Ah, renn! Nein, nein, wartet, lauf nicht weg. Die Dorfbewohner rannten zu ihren Hütten. Mitten im Chaos und der Panik kam plötzlich ein lautes Geräusch vom Gipfel. Die Zwerge starrten fassungslos hinauf, denn er fing an, Obst und Gemüse auszuspucken. Es regnet Obst und Gemüse! Wow, wie die Wahrsagerin voraussagte. Ja, yeah, wir sammeln sie alle auf. Und auf einmal waren die Dorfbewohner nicht mehr ängstlich. Sie liebten es, die vielen leckeren Himmelsfrüchte aufzusammeln. Das schmeckt frisch. Genauso wie von Harris Bauernhof. Das ist ein Wunder. Und auch Jonas rannte ebenfalls los, wie alle anderen, um die Früchte und das Gemüse aufzusammeln. Das macht meinen Verlust wieder gut. So, mal schauen, ob es wirklich so besonders ist. Doch dann, als Jonas von einem der Äpfel abbiss, verwandelte sich dieser zu Sand. Was ist nur passiert? Jonas hob erneut eine Frucht auf, um abzubeißen. Gib das mir. Beiß nur ab. Er wird zu Sand werden. Und so nahm Ronny einen Biss und er verwandelte sich nicht. Schmeckt doch ganz gut. Was? Wieso verwandelt er sich bei mir in Sand? Und da verwandelte sich Ronny in die Wahrsagerin. Wer bist du? Ich bin der Engel des guten Glücks, Felicity. Und als du zu mir kamst, wolltest du den Bauernhof deines Nachbarn zerstören. Ich wollte, dass du erkennst, dass wenn man jemandem etwas Schlechtes wünscht, man selber Schlechtes erfährt. Also solltest du immer gut zu anderen sein und Gutes wird dir geschehen. Jonas fühlte sich sehr schuldig und wollte sich für sein Verhalten entschuldigen. Er machte sich sofort auf den Weg zu Harrys Bauernhof. Harrys? Ich war ein furchtbarer Nachbar und ein schlechter Freund. Ich war es, der dein Land zerstörte. Ich bin gekommen, um dich um Vergebung zu bitten und zu fragen, ob du mit mir zusammen Gemüse anbauen und verkaufen willst. Bitte? Ist schon gut, mein Freund. Ich verzeihe dir. Oh, du bist wirklich ein guter Mann. Ich hab dich missverstanden. Los schon, lass uns auf unsere Felder gehen, in Ordnung? Und so hatten Jonas und Harris nun ein doppelt so großes Land für ihren Anbau. Zusammen mit Tom, Brock und Sue sangen und tanzten und verkauften sie ihre Ware von nun an gemeinsam. Ja, wir singen und tanzen, alles wächst. Ja.